den nächsten Tagen, vielleicht sogar heute, erkläre ich auch, wie nach der buddhistischen Schriften, egal ob in der Pali-Tradition oder Sanskrit-Tradition, welche Schritte macht man, damit man diese Meditation meistern kann. In der chinesischen Tradition heißt diese Meditation über Atmen Liu Miao Men. Liu heißt sechs, Miao heißt wunderbare und Men heißt Methoden. Und wir werden sie erklären. In der Theravada-Tradition ist ungefähr dasselbe, nur sie fügen dazu noch einen Schritt, das eigentlich nicht nötig ist. Und dann, wenn man diese Schritte gemeistert hat, dann hat man die Meditation gemeistert. Und die Meditation gemeistert zu haben, heißt, man hat den Geist befreit durch Shamatha und Vipassana. Also drei Schritte sind mit Shamatha verbunden, drei Schritte mit Vipassana verbunden. Und diese Meditation heißt Anapanasati, was heißt Achtsamkeit über Einatmen und Ausatmen. Anapana, nach dem Text, ist ein Synonym für Körperformationen und auch für Qi, wie ich erklärt habe, für Lebensenergie. Diese Lebensenergie oder Qi oder Einatmen, Ausatmen oder Körperformationen, dann man betrachtet mit Achtsamkeit. Und dadurch kann man den Geist befreien. Den Körper kann niemand befreien, weil der Körper wird, auch wenn man sich sehr Mühe gibt, er wird alt werden, er wird krank werden, er wird sterben. Aber die Aufgabe der Meditation ist natürlich, den Geist zu befreien. Wenn der Geist befreit ist, dann wird dieser Prozess mit Gelassenheit erfahren und man identifiziert sich nicht mit diesem Prozess. Indem wir uns mit diesem Prozess identifizieren, natürlich ist Leiden sehr schwer zu vermeiden. Und ich habe die Methode erklärt, erster Schritt, und die Schritte, die wir hier betonen werden, sind mit Shamatha verbunden. Shamatha heißt Beruhigung des Geistes. Wenn jemand schon fortgeschritten ist, dann in den einzelnen Gesprächen oder so, wir haben jetzt nicht Zeit, werde ich auch erklären, wie man es für Vipassana anwendet. Hier nur gebe ich so sehr elementare Anweisungen. Aber für Shamatha werde ich mich bemühen, die Anweisungen ein bisschen ausführlich zu geben, damit man mit Klarheit weiterübt, wenn man diesen Kurs verlassen hat und weiß ungefähr, wo man steht und wie es weitergeht. Das ist meine Aufgabe. Ich werde mich bemühen und hoffentlich, wenn Sie sich auch Mühe geben, werden Sie dadurch mehr und mehr Klarheit bekommen können. Wenn man sich nicht Mühe gibt, bekommt man halt nicht die Klarheit. So ist es mit allen Sachen im Leben und natürlich umso mehr mit Meditation. Die Resultate der Meditation natürlich sieht man nicht gleich. Eher hört man sehen, die Unbequemlichkeiten der Meditation. Aber wenn man sie mit Weisheit und mit Wissen und mit Bemühung und mit Wissensklarheit, mit Achtsamkeit konfrontiert, wird man immer und immer bessere Qualität von Leben erleben können. Dafür ist ja Meditation. Ob wir uns Mühe geben oder nicht, hängt natürlich von uns davon. Und erster Schritt, ich erkläre jetzt, bevor wir zu Fragen gehen, die drei ersten Schritte, die Shamatha Teil von Anapanasati-Meditation erklären. Das heißt Ganana, Anugamana und Tapana. Drei Schritte, die wir werden uns damit beschäftigen und erklären und besonders erklären nach der nördlichen Tradition, wie man es in China und in den Ländern, wo sich chinesischer Buddhismus verbreitet hat, im Fernosten lehrt und auch in Tibet. Und es ist basiert auf eigentlich auf Yogacara Bhumishastra und die Kommentare zu Yogacara Bhumishastra. Den Text, das wir auch analysieren, ist, kommt auch aus Yogacara Bhumishastra. Yogacara Bhumishastra, leider, es gibt nur Bruchstücke von der Übersetzung, aber würde mir gesagt, in Japan, sie bemühen sich jetzt, das ganze Buch, das sehr, sehr umfangreiche Buch ist, zu übersetzen, mit Hilfe von vielen, vielen Gelehrten aus Amerika, England, Australien und so weiter. So, erster Schritt, Ganana, heißt zählen. Aber zählen, wenn man das nach der Sutra von Anapanasati versteht, zählen muss nicht unbedingt heißen, dass man zählen muss. Das ist der beste Weg. Und in unserem Text, dieser Schritt von zählen, ist sehr, sehr ausführlich erklärt. Viel ausführlicher als in Visuddhimagga und in der Theravada-Tradition. Der Grund dafür werde ich auch erklären. Nach der nördlichen Tradition, der größte Feind von Meditation ist automatisches Denken. In automatischem Denken denkt man, erst kommt Ganana, nur zählen, dann muss ich nur zählen, nur zählen, nur zählen. Wenn ich gezählt habe, dann kommt Anugamana, was heißt verfolgen. Wenn ich verfolgt habe lange Zeit, dann kommt Tapana, das heißt Geist auf dieses geistiges Bild von dem Objekt platzieren, damit man in Samadhi eingeht. Das sind die drei Schritte. In der nördlichen Tradition, die auf transzendentale Weisheit basiert ist. Man darf nicht diese Schritte und so mechanisch ein von der anderen zu trennen, weil Meditation ist, so wie das Leben, ist ein Prozess. in dem Prozess, Anfang und Ende, kann man nicht trennen. Wer trennt das? Eben diese automatische Denken, dass eigentlich unser Feind ist im Leben. Wir schätzen alles durch dieses automatische Denken. Es muss A sein, wenn es A sein, es kann nicht B sein. Wenn es B ist, es kann nicht C sein. Und das ist eigentlich das Problem bei Denken. Wenn man so denkt, dann wird man nicht wirklich keinen Zugang, tiefen Zugang zu Spiritualität bekommen können, weil Spiritualität, die Dimensionen sind anderes. Es heißt nicht, wenn A da ist, B kann nicht da sein. Es heißt nicht, wenn B da ist, C kann nicht da sein. Das ist automatisches Denken. In der Tat, alles in unserer Erfahrung ist verbunden. Wenn man sich mit Buddhismus beschäftigt, wird man, indem man tiefere Einsicht hat, wird man es auch sehr klar erleben können. Was trennt die Sachen, ist eigentlich dieses automatische Denken. Aber die Sachen passieren alle mit auf vielen, vielen Gründen und vielen, vielen Bedingungen, die zusammen erscheinen. Also es gibt auch keinen Grund, dass man nicht bei Zählen auch nicht Verfolgen erleben kann und bei Verfolgen auch nicht Geist auf das geistliche Bild des Atmens platzieren kann. Alles kann geschehen. Und es heißt auch nicht, dass wenn man Shamatha übt, man kann nicht gleichzeitig Einsicht haben. Vipassana üben. Die Betonung in der nördlichen Tradition, das heißt, nördliche Tradition betont den Weg von Bodhisattva, südliche Tradition betont den Weg von Arahat. Diese Wege sind natürlich verbunden, man kann sie auch nicht eng trennen. Auch die Schriften von transzendentaler Weisheit, auf die dieser Bodhisattva-Weg basiert ist, werden gelehrt zu den Schülern, die Arahats waren, die schon ganz klaren, entspannten Geist und Körper hatten und könnten diese Lehren gleich verstehen, weil sie sie in Samadhi zugehört haben. Wenn man sich die Sachen in Samadhi zuhört, dann kann man gleich auch sie erfahren. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen der Schriften nach, sogar während der Gespräch von Buddha, viele wurden erleuchtet, indem sie schon in Samadhi zugehört haben, weil sie lange, lange Zeit Shamatha geübt haben. Damals in Indien, Shamatha war ein Teil der Erziehung. Man musste auswendig lernen. Es gab Schrift, aber die Lehre war so heilig, dass man musste sie auswendig lernen, damit man richtig darüber nachdenken kann. So. Also wichtig ist zu verstehen, dass dieses automatische Denken ist ein Feind von Meditation. Das heißt nicht, dass wenn es so ist, dass es kann nicht auch aus anderer Perspektive betrachtet werden. Und das ist besonders zu unserer Zeit es ist sehr, sehr wichtig, weil die Erziehung heutzutage, besonders in Europa, lenkt nicht, zeigt nicht die Gefahr von automatischem Denken. Also, deswegen zählen, wenn man richtig macht, alle Schritte, auch in Shamatha und Vipassana, können automatisch auch geschehen, wenn die Bedingungen da sind. Deswegen ist es so wichtig, dass man konsequent Shamatha übt, damit der Geist sich beruhigt und sieht, nicht nur so und nicht so, sondern sieht die Beziehungen. So, zählen ist Anfang. Und zählen wird erklärt in Anapanasati Sutta als Satova Asasati, Satova Pasasati. Er atmet ein mit Achtsamkeit, er atmet aus mit Achtsamkeit. Und das ist eben die Grundlage. Und das ist eben auch das, was folgt, ist auch darauf basierend. Wenn es nicht der Fall ist, dann was folgt, wird nicht folgen. Das ist ja wichtig zu verstehen. Was folgt, ist dann auf Achtsamkeit basiert. Deswegen diese Meditation heißt Anapanasati, Achtsamkeit an. Einatmen und ausatmen. Und jetzt in der Tradition, dass wir lernen nach dem Text, ist nicht nur einatmen, ausatmen, auch zwischenatmen. Nach einatmen und zwischenatmen, nach ausatmen. Dann Sie haben vier Prozesse, die man betrachtet. Also dann, man zählt nicht nur einatmen, man zählt auch einatmen, nach einatmen kommt so wie Echo im Körper von dem Atmen und danach kommt die Lücke, die Lücke. Die Lücke heißt in dem Text eigentlich Leerheit, leere Stelle. In diese leere Stelle, trotzdem, gibt es Bewegung und wo es Bewegung gibt, gibt es diese Vayu-Dhatu. Und Vayu-Dhatu, das heißt Element von Wind, ist Bewegung, ist Unterstützung. Indem wir hier sitzen, wir sind schon von diesem Windelement gestützt. Wenn wir nicht gestützt sind, kollapsieren wir gleich. Aber wir lernen auch durch Meditation uns richtig zu stützen. Und dafür ist auch Atmen sehr wichtig. So, dann, es fängt an, achtsam atmen betrachten, achtsam mit dem Atmen leben. In der Visuddhimagga finden Sie eine wunderbare Geschichte, damit ich etwas Saft in meine Erklärung zufüge. Erkläre ich ein bisschen Geschichten ab und zu. Das schadet nicht, oder? In der Visuddhimagga gibt es Geschichte von drei Freunden. Drei Freunden, die zum Festival gehen, um diese Gottheit von diesem Festival, sagen wir Saraswati, Gottheit von Weisheit, wichtigste Gottheit von den Vedas, Saraswati, die in die Frau von Brahma sozusagen verehren. Und sie wollen, wie üblich, mit den Blumen verehren. Nicht Opfergabe, wie damals die Priester haben gemacht, so wie im Judaismus, in Bibel, aber mit Blumen, damit man Gewalt vermeidet. Und so die drei Freunde gehen in einen Park hinein, in Rajagaha, in der Hauptstadt von Magadha, und ein versucht, andere auch, alle versuchen, die Champaka-Blumen, Champaka, sehr, sehr düftige Blumen, hier in Deutschland habe ich nicht gesehen, aber in Indien, in südlichen Ländern, in China wird an den Kreuzungen verkauft, wenn man im Auto, dann nimmt, dann wird das ganze Auto sehr duftig sein, und sehr schöne Atmosphäre. Für 10 Yuan kann man kaufen und dann hängen vorne. Und die duften sehr schön. Dann, weil es ein großer Baum ist, sie können nicht die Blumen erreichen. Dann ein Freund hat eine gute Idee. Er bückt sich und sagt, du steigst auf meinen Rücken auf und dann kannst du erreichen. Dann er bückt sich, er versucht, aber indem er nicht stabil ist, dann er fällt um. Ah ja, ein Problem. Dann was kommt? Der Dritte kommt und sagt, naja, du steigst auf und dann stützt du dich auf meinem Schulter und kannst du die Blumen erreichen. Ich halte Korb und den Korb nach unten und du einfach wirfst nach unten ins Korb und dann gehen wir alle zusammen glücklich diese Gottheit von Weisheit zu verehren. Und so haben sie gemacht. Ein hat geblickt, andere hat geklettert, andere hat Schulter angeboten und sie haben so viele Blumen, die sie wollten, gepflückt und mit großer Freude sind sie zu dem Tempel gegangen. Und was denken Sie? Was stellen die drei Freunde vor? So, wie man richtig meditieren muss. Wer ist der, der den Rücken bückt? Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Grundlage. Wenn die Grundlage nicht da ist, keine Shamatha, keine Beruhigung und kein Vipassana, keine Ansicht. Das ist die Grundlage. Mit dieser Grundlage kann man arbeiten. Wenn man nicht diese Grundlage hat, wird einem nicht dieser Prozess von Meditation geschehen können. Das ist selbe Prinzip in Yoga eigentlich. Wenn man Yoga richtig macht, muss man mit Achtsamkeit machen. Yoga ist kein Gymnastik, obwohl es sehr oft so gelernt wird. Dann wer ist der andere Freund, der dann den Schulter gibt? Was denken Sie? Wenn ich was sage, dann denken Sie nicht. Wer ist das? Rechte Bemühung. Virya. Samapadana. Wenn diese Achtsamkeit stützt, richtige Bemühung. Wenn ohne Achtsamkeit, wird man sich Mühe geben, aber es wird nicht richtige Mühe sein. Genau erklärt in Visuddhimagga. Wenn man zu viel Energie, zu viel Virya, zu viel Anstrebung, wird man nur aufgeregt. Es muss mit Konzentration Balance kommen, mit Weisheit, mit Vertrauen, dann wird rechte Bemühung zustande kommen können. Genauso, wenn man zu viel Konzentration hat und nicht andere gute Eigenschaften dazu, rechte Bemühung, rechte Konzentration, rechtes Vertrauen, dann wird man nur so, der Geist versenken, nicht klar sein, weil man nicht klar unterscheiden kann. Wenn man nicht klar unterscheidet, wird man nicht nie meditieren lernen können. Und klare Unterscheidung ist die Weisheit. Genauso, wenn man Weisheit hat, man klar unterscheidet, besonders zur unteren Zeit, ohne Vertrauen, ohne Samadhi wird man nur deprimiert, besonders in unserer Zeit, wenn solche schreckliche Sachen passieren. Dann, wer macht diese guten Eigenschaften des Geistes in Balance? Achtsamkeit. Achtsamkeit stützt den Geist. Dann kann er sich, wenn er richtig gestützt ist, kann er richtig streben. Ohne Streben kommt nichts. Ohne sich Mühe geben kommt nichts. Und wenn die zwei gut etabliert sind, dann was macht der Dritte? Er pflückt die Blumen. Wer pflückt die Blumen der Weisheit? Samadhi. Rechte Konzentration. Rechte Konzentration kann nur entstehen auf Grundlage von rechter Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und rechte Anstrebung. Sonst entsteht es nicht. Jetzt werden Sie Samadhi lernen oder die ersten Schritte, um Samadhi zu meistern. Sehr wichtig. Rechte Achtsamkeit, rechte Virya, Anstrebung. Dann kommt die Konzentration zu Blüte kommen und die nur durch Konzentration, durch Samadhi, kann man die Sachen, die man erfährt, wahrheitsgemäß schätzen, sonst nicht. Das ist die innere Wissenschaft, Yoga-Wissenschaft. Ohne Yoga-Wissenschaft sind wir in der Spiritualität, so indische Denkweise, verloren. Weil Ziel von Yoga ist Samadhi. Egal, ob es buddhistische Tradition ist, hinduistische Tradition ist, jainistische Tradition ist. Alle Traditionen in Indien sind damit klar, dass Samadhi ist Inhalt der Befreiung. Ohne Samadhi keine Befreiung. Und was ist Samadhi? Auch ein sehr großes Missverständnis bei uns, besonders im westlichen Kulturkreis. Samadhi ist nichts etwas Besonderes. Samadhi ist die Fähigkeit, den Geist auf das Objekt regelmäßig zu platzieren. Dass es balanciert ist und nur dann kann sich der Geist sammeln. Sammlung des Geistes ist Samadhi. Dann es gibt weltliche Samadhi, wenn das Objekt man kann fassen und unterscheiden. Dann gibt es überweltliche Samadhi, wo das Objekt nicht fassbar ist. Deswegen kann man nicht Nirvana erklären. Niemand wird verstehen. Weil Nirvana ist etwas, was man nicht mit dem Geiste fassen kann. In der indischen Tradition ein Objekt heißt Alambana, von dem Wurzel Lamp, das heißt Hangen. Ein wahres Objekt ist das, wo man Geist hängen kann. Aber Nirvana, niemand kann Geist hangen. Deswegen ist es überweltlich. Ist es Inhalt der Befreiung. Der Geist ist da, aber er bleibt nirgendwo. So ist in den Schriften geschehen. Wo ist Buddha? Ohne Bleibe. Wie gemütlich. In Bali heißt Anoka. Oka heißt Haus. Hauslos. Wenn der Geist hauslos ist, bleibt er immer in Ruhe. So, dann der Alte hat lange gesprochen. Jetzt kommen die Fragen. Erster Schritt, zählen. Zählen heißt, jetzt erkläre ich Zählen, bevor wir zu Fragen kommen. Heute reden wir, morgen hangen wir Mund auf Haken und wir versuchen etwas von dieser Stille der Edlen zu erfahren. Stille der Edlen ist eben Samadhi. Der Geist hat Stille. Wollt ihr was, sowas erleben? Dann haben wir dieses Projekt dafür. Achtsamkeit, rechte Bemühung und rechte Sammlung des Geistes. Dann sind wir dabei. Zu meiner Zeit hat man gesagt, mit 5 D-Mark bist du dabei an der Sonne. Ich erinnere mich noch an die gute alte Zeit. Mit 5 D-Mark Platz an der Sonne. Die ältere Generation erinnert sich daran. Mit 5 Mark Platz an der Sonne. Dann mit rechte Achtsamkeit, rechte Bemühung, rechte Konzentration, Platz an der Sonne. Jetzt mit sogar 3 Mark ist man dabei. Na, dann gut, dann jetzt erkläre ich diesen erste Teil von dem Schrift. Und das ist, wie man zählt, bevor man zur Meditation geht. Aber bevor wir zur Meditation gehen, gehen wir an die Fragen, damit man mit Vertrauen anfangen kann. Zählen wird erklärt hier, aber man muss nicht unbedingt so machen, weil hier ist es sehr, sehr ausführlich erklärt, damit man versteht, dass die anderen Schritte auch können durch Zählen entstehen. So, Zählen. dann zählen nach dem Schrift, was Sie lesen werden, es gibt vier Sorten von Zählen. Erst, man zählt einatmen 1 und hier einatmen mit Pause, ausatmen 2, ausatmen mit Pause, ist Pause. Und so zählt man bis 10. Was ich in Burma gelernt habe, man kann auch zu 8 zählen, nicht mehr als 10, sonst man widmet sich für Zählen, das ist nicht der Zweck, aber auch nicht weniger als 5, sonst der Geist wird beschränkt. Dann 10 ist in den Schriften meistens erklärt, aber es kann auch 8 sein. Mein Lehrer hat so erklärt, damit man sich erinnert an achtfache edle Fahrt. Naja, es spielt keine Rolle, man kann experimentieren. Und wichtig ist, Zählen ist nur ein Mittel dafür, dass man nicht Atmen verliert. Zählen hat keinen Zweck, wenn man Atmen verliert, natürlich. Zählen ist nur dafür, dass man achtsam, wie Anapanasutta erklärt, achtsam einatmet und achtsam ausatmet. Hier in dieser Methode dann auch mit Zwischenpause. Was heißt Zwischenatmen? Weil Atmen kann nie weggehen. Aber es wird nicht wirklich atmen, wie wir es kennen. Es wird Bewegung in dem Körper. Weil Puls ist da. Wir leben, indem wir Puls haben. Indem wir Puls haben, wir haben auch Prana in dem Körper. Wir haben Lebensfakultät in dem Körper. Und diese Lebensfakultät kann man auch spüren, dass es wirklich da ist. Damit der Geist sich bewegt, er braucht diese Lebensfakultät. Wenn er nicht da ist, er kann sich nicht bewegen. In Yoga wird erklärt, diese Prana, Lebensfakultät, die Element von Wind ist wie Pferd. Und der Reiter ist der Geist. Wo immer der Geist geht, da lenkt sich auch Prana. Deswegen in Theravada-Tradition, es ist auch Teil des Geistes, das immer da anwesend ist. So, dann andere Weise, das ist vielleicht besser und das ist auch in der Theravada-Tradition erklärt, dann einatmen, ausatmen 1, einatmen, ausatmen 2, einatmen, ausatmen 3, einatmen, ausatmen 4. Und in unserem Fall natürlich auch einatmen mit Zwischenatmen, ausatmen mit Zwischenatmen. Und jetzt gibt es Anuloma, Pratiloma. Dann man zählt 1 bis 10 und dann 1, 2 wie 1 bis zu 10, dann 1, 2, 3 wie 1 bis zu 10, dann 1, 2, 3, 4 bis zu 10, 1, 2, 3, 4, 5 bis zu 10, bis man 10 als 1 zählt und so 100 von Anfang bis Ende, so zählt man. Das heißt Anuloma. Hm? wenn man so zählen, lange zählen kann, ohne den Einatmen und Ausatmen zu verlieren, wird man Meister von Zahlen. Aber wenn man sehr intelligent ist und schon gute Konzentration hat, braucht man nicht so zu machen. Aber am besten kann man versuchen, wie lange es geht, wie lange man fähig ist, mit klarem Geist bei dem Objekt zu bleiben. Klar diese Einatmen und Ausatmen zu erfahren. Und dann Pratiloma heißt, wenn man so gezählt hat, 10 als 1 und wieder zurück von 10 als 1 bis 9 als 1, 8 als 1, 7 als 1, wieder zurück bis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das heißt Pratiloma. Loma heißt Haare, Anuloma heißt diese in Richtung von den Haaren und dann in entgegen der Richtung. So, wenn man so lange zählen kann, ohne die Atemzüge zu verlieren und klar zu erfahren, automatisch wird man imstande sein, auch jeden Atemzug von Anfang bis an Ende zu verfolgen. Und wenn es der Fall ist, dann erscheint sehr klar dieses geistige Bild von Atmen. Und dann, wenn man lange verfolgt, wird man imstande sein, darauf dann Geist bleiben lassen. Und das ist Samadhi, dann verschmelzt sich Geist mit dem Objekt und wird Klarheit erleben mit sehr angenehmen Gefühl für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, wenn man Meister ist, sogar tagelang kann man ohne Geistesobjekt zu ändern bleiben. Dadurch der Geist gewinnt die Stärke. In den Schriften, so Jhana Samyutta, Samyutta Nikaya, wird erklärt, der Buddha erklärt, ihr Mönche, wenn man will von diesem Ufer zu dem anderen Ufer gehen, der ist am Ganga-Ufer, irgendwo in Patna, muss man lernen, muss man gut lernen zu schwimmen. Und er vergleicht dieses Schwimmen zu Versenkung. Wenn man Versenkung hat, dann kann man mühelos, man kann gut schwimmen und dann kann mühelos, ohne große Mühe, wegen Samadhi, man kann zu dem anderen Ufer, das steht für Befreiung im Buddhismus, leicht. Man kann ihn leicht erreichen. Na prima, dann machen wir und erreichen wir leicht, aber es wird eine Weile dauern, wenn wir Geduld haben, sind wir dabei für 5 Mark Platz an der aber natürlich muss man diese Bedingungen haben und das ist meine Aufgabe, die zu erklären in den nächsten Tagen. Und hoffe ich, dass ihr Interesse entwickelt und Fragen stellen, weil man kann nicht alles erklären. Es gibt sehr umfangreiche Literatur und ich kann nur einen Teil von diesen Erklärungen wiedergeben, natürlich. Aber das Wichtigste werde ich mich bemühen, zu übergeben, damit ihr mit Vertrauen weiter üben können. Und wer weiß, wenn wir Bedingungen haben, wie dann können wir zusammen üben. Okay, dann jetzt Platz für die Fragen. Haben Sie nachgedacht? Gibt es irgendwelche Unklarheit, bevor wir fangen an zu meditieren? Gibt keine Frage, alles ist klar. Ja, bitte, bitte. Ich habe eben die Erklärung mit der Zählweise Pratiloma, sagten Sie. Nicht Pratiloma, richtig, ja, erst. Nicht richtig verstanden. Na, kein Problem. Danke. Auf Chinesisch heißt das Shun Ken Ni. Verstehen Sie Chinesisch? Okay. Ich bin aus Korea. Shun heißt in der Ordnung von 1 bis 10. Ni heißt von 10 bis 1. Und so zählt man erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann 2 als 1. Also 2 Atemzüge, aber man zählt nur die Zahl 1. Also man macht 2 Atemzüge, aber man zählt nur die Zahl 1. Ja, okay. Eben. Dann 3 Atemzüge mit Klarheit zählt man als 1. Dann 4 Atemzüge als 1. Bis 10 Atemzüge als 1. Dann fängt man an, 10 Atemzüge als 1, 9 Atemzüge als 1, 8 Atemzüge als 1, bis man zurück zu 1 Atemzug als 1. Also damit ich weiß, dass ich richtig, Sie richtig verstanden habe, also ich mache einen Atemzug, ich fange an mit einem Atemzug 1, 2, 3, 4, 5, 10 und dann mache ich 2 Atemzüge 1, nochmal 2 Atemzüge 2, nochmal 2 Atemzüge. Genau wie Sie sagen. Okay. Genau wie Sie sagen. Und dann das Ganze zurück. Ich schwitze jetzt schon. Naja, auch wenn man Meditation lernt, lernt man Geduld. Wir haben Probleme, indem wir ungeduldig sind. Unsere Zivilisation lehrt uns, ungeduldig zu sein. Sonst wir können nicht überleben. Das ist das Problem. In der alten Zeiten, die Leute hatten kein Geld, aber hatten viel Zeit. Jetzt haben wir keine Zeit, aber viel Geld. Ich weiß nicht, was besser ist. Wenn ich versuche, die Aufmerksamkeit hier auf diesen Punkt zu richten, dann wird der Geist sehr einspitzig und die Konzentration kann sich schärfen. Und wenn ich jetzt versuche, die Aufmerksamkeit auf die Pausen zu richten, auf dieses Echo, auf dieses Nachhallen, vielleicht der Herzschlag, der Puls oder andere Windelemente im Körper, dann ist der Geist ja wieder in Bewegung. Und in dem Moment... Nee, es ist eigentlich dann, wenn Sie sich hier konzentrieren, dann das geistliche Bild, eigentlich was man betrachtet in der Shamatha-Meditation, ist nicht Atmen, sondern Konzept von Atmen. Weil Wind kann man nicht fassen. Was man fasst auf Grundlage von den körperlichen Betrachtungen, so wie Härte, Weichheit, Wärme, Kälte, auf Grundlage von diesen Wahrnehmungen dann, wenn wir darauf Aufmerksamkeit lenken, dann erscheint geistiges Bild. Dieses geistiges Bild ist nicht dasselbe, aber es ist basiert darauf. Genau so wird in den Schriften geschrieben. Es ist Sadrisha. Sadrisha heißt ähnlich wie. Aber wenn der Geist sich etabliert an diesem Konzept von Einatmen, Ausatmen, ich weiß, dass Einatmen, Ausatmen da ist, an dieser Stelle, dann wird es eben zu Anapana Nimitta, Zeichen von Anapana. Diese Anapana Nimitta, wenn man so übt, wird zu Shamatha Nimitta. Dann der Geist bewegt sich nicht mehr. Wenn Atmen Objekt ist, Atmen ist nur Bewegung, nichts anderes. Dann, wenn man Bewegung betrachtet, wird natürlich der Atmen nicht einspitzig, ist nicht möglich. Er wird einspitzig, indem er bei dem Eindruck bleibt. Eindruck ist ein Konzept. Und Eindruck ist gehört geistliche Bewusstsein. Wie nimmt man Atmen wahr? Man betrachtet die Eindruck von körperlichem Bewusstsein, das ist Härte, Weichheit, Kälte, ist Feuerelement. Das ist immer dabei, wenn man Windelement erfährt, erfährt man auch gleichzeitig Feuerelement, entweder Kälte oder Wärme, entfernt man auch dieses Erdeelement, was Härte ist und Weichheit, natürlich ohne dass man Eindruck von Weichheit hat, kann man nicht Härte erleben. Das ist bedingte Entstehung. Und dann gibt es Kohäsion, die hält das alles zusammen, das ist Wasserelement. Dann gibt es Wärme, Kälte, das ist Feuerelement. Und dann gibt es Bewegung, das ist Windelement. Und die vier kann man nicht trennen, die sind zusammen. Und die vier werden bearbeitet durch Geistbewusstsein als Eindruck. Und der Geist bleibt bei diesem Eindruck und das ist Konzept. Nur der Konzept sich nicht bewegt. Die Realität bewegt sich immer. Es gibt nicht, wie der Mahatma Gandhi sagt, es gibt nicht im tiefsten Ozean, es gibt nicht einen Millimeter der Stille. Unsere Welt ist in Bewegung. Aber unser Eindruck ist, dass es sich nicht bewegt. Das ist wissenschaftlich schon etabliert, dass wir drehen um die Sonne mit Geschwindigkeit, ich weiß nicht wie viel Kilometer pro Sekunde. Ja, so ist die Welt. Also Eindruck ist dann ein Konzept. Und Konzept gehört nur zu geistlichem Bewusstsein. Und nur geistliches Bewusstsein kann meditieren. Diese Augen können nicht meditieren, Ohren können nicht meditieren, der Körper kann nicht meditieren, aber der Geist macht sich Eindruck auf Grundlage von diesem Input und dann hat er ein Konzept, worüber er meditieren kann. Und weil es ein Konzept ist, man hat den Eindruck, dass es sich nicht bewegt. Aber in der Realität, es bewegt sich immer. Aber der Geist macht es stabil. Was stabil ist, kann klar unterschieden werden. Nicht wahr? Also was ich fragen will, ist, ich verstehe schon, dass Sie auch die vier Elemente Meditation erklären. Ich kenne ja die ganzen theravadischen Konzepte. Und das sind nicht Konzepte, das ist eine Realität. Und wenn jetzt der Geist auf das Konzept Atem an einer Stelle ruht und ich aber jetzt versuche, während Sie sprechen, direkt in die Pausen dieses Echo im Körper wahrzunehmen über den Impuls oder das Windelement, dann habe ich ja zwei unterschiedliche Methoden, die ich gleichzeitig übe. Naja, es dauert, Sie haben meditiert mit der Theravada-Methode, ich auch, ja. Es dauert ein bisschen, aber wenn Sie über sich mit Qigong und Yoga beschäftigen, dann ist es sehr nützlich, weil Sie kommen gleich zur Erfahrung von den feineren Atmen. Im Rahmen von Qigong, ich werde ein bisschen erklären, wie man das erfährt. Das hat auch zu tun mit Yoga-Atmen, mit taoistischen Atmen. Und wenn es zustande kommt, dann auf automatische Weise sind Sie bei feineren Atmen. Und feinere Atmen wird durch feinere Geist erfahren. Der grobe Geist kann nicht feinere Atmen erfahren. Dann Eindruck ist Bewegung, aber es etabliert sich als Konzept. Und dann, indem Sie Aufmerksamkeit auf ganzen Körper lenken, dann wird das Bild das ganze Körper. Wenn Sie Aufmerksamkeit nur auf eine Stelle lenken, wird das Konzept eine Stelle. Verstehen Sie? Ja. Der Geist hat keine Grenzen. Ja. Wir sind die Grenzen des Geistes. Das hat schon der alte Sokrates gesagt. Das ist nichts Neues im Buddhismus. Wir sind die, die geben die Grenzen zu dem Geist, indem wir das Objekt definieren. Aber der Geist hat keine Grenzen in sich selbst. Indem Sie Aufmerksamkeit auf ganzen Körper lenken, wird ganze Körper dieses Bild von Atmen. Wenn Sie Aufmerksamkeit lenken nur auf eine Stelle, wird diese Stelle dann Konzept von dem Atmen. Und dort wird diese Shamatha Nimitta erklären. Die Visuddhimagga, diese Schrift nicht, erklärt genau, wie man diese Nimitta dann entwickelt, damit es Objekt der Versenkung wird. Okay? Dann, wie ist es mit den Fragen? bitte. Also, mein Geist jetzt abschweifen bei der Zählweise, gehe ich dann trotzdem weiter zum nächsten Schritt, für einen Zweier, zum Dreier-Schritt oder... Ja, Sie müssen halt üben. Wenn Sie mit Achtsamkeit zählen, dann automatisch in der chinesischen Tradition, Tian Tai, später Sie können studieren, wenn Sie Interesse haben, es gibt immer Übung und Zeugen. Wenn man richtig übt, zählen, zeugt man automatisch, dann, wenn man richtig übt zählen, dann, wenn man zeugt zählen, automatisch wird man imstande sein, denn jeden Atemzug von Anfang bis Ende zu verfolgen. Wenn man richtig zählen gelernt hat. Dann, man lernt verfolgen und wenn man richtig verfolgen hat, automatisch wird man imstande sein, Geist regelmäßig auf das geistliche Objekt zu verteilen. Und dann, auch wenn Sie nicht daran denken und brauchen Sie überhaupt nicht daran zu denken, sind Sie dabei. Wie ich gesagt habe, 5 Mark, ganz andere Summe. Muss man sich Mühe geben und es wird gehen. Aber wie Schritt nach Schritt man sich entwickelt, werde ich dann in den Abendbelehrungen erklären. Und morgen werde ich erklären die praktischen Schritte in Atemmeditation. Und Abend in allgemein, wenn man den Geist beruhigen möchte, wie man sich entwickelt. Nach der nördlichen Tradition, wie man in Tibetanisch und Chinesisch lernt. Ich hätte auch noch eine Frage. Also erstmal, glaube ich, war auch die Frage, was, wenn man zum Beispiel, man ist bei 3 und dann der Geist geht weg und dann man merkt, oh, ich war weg, dann wieder bei 1 anfangen? Oder? Sehr gut, sehr gute Frage, sehr wichtige Frage, das wird auch erwähnt natürlich. Wenn Zahl geht so 1, 2, 3, 5, was macht man? Man fängt an mit 1 natürlich. Wenn der Geist wegläuft, wenn man von Atmen bewusst ist, ist in Ordnung. Man kann auch andere Erfahrungen haben, andere Gefühle, andere kleine Gedanken kommen. Das ist in Ordnung, aber man darf nicht diese Atemzüge verlieren. Das ist Kunst dabei. Deswegen, wenn Sie konsequent machen, dann Sie kennen sich nicht die Gedanken und nicht die Gefühle so personalisieren. Sie sozusagen entspannen sich in den Gefühlen und in den Gedanken, die kommen. Das ist Kunst der Meditation. Kunst der Meditation ist nicht, die Gefühle zu bedrücken oder die Gedanken zu bedrücken, aber ist, die Gefühle und die Gedanken zu verstehen. Und zu verstehen im Buddhismus ist, achtsam betrachten und sich nicht identifizieren damit. Wir leiden, indem wir uns mit Gedanken und mit Gefühlen identifizieren. Aber die Gefühle und die Gedanken braucht man nicht zu identifizieren. Es ist nicht, dass ein Ego denkt, wie der so intelligente Descartes gedacht hat. Es ist nicht, dass ein Ego denkt, es ist ein Prozess von Denken da. Nicht cogito ergo sum, sondern cogito ergo cogitio est. Ich bin nicht der Denker. Und das ist die Weisheit. Dadurch kommt dann die Entspannung. Man kann sich nicht entspannen, indem man sich mit den Gedanken identifiziert, mit den Gefühlen identifiziert. Und dafür lernt man die Meditation, damit man es eher betrachtet, nicht sich gleich damit identifiziert. Und das kann nur man in dem Zustand der Stille machen. Wenn nicht die Stille da ist, kann man nicht. Das ist das Problem. Deswegen, erster Schritt in Meditation ist, die Stille zu lernen. Und das ist auch eigentlich Schlüssel dafür, dass man bessere Qualität von Leben erlebt. Ohne Stille gibt es nicht bessere Qualität von Leben. Auch wenn man viel genießt, leiden wir dabei. Das ist genau, was der Buddha sehr, sehr klar erfahren hat. Deswegen war er nicht einverstanden damit, dass dieser Zustand der Klarheit ist Erleuchtung. Erleuchtung muss Zustand sein von Stille, die immer bleibt. Wenn man in Versenkung ist mit einem Objekt, das man im Geist fassen kann, man ist beruhigt, solange der Objekt da ist. Wenn er weggeht, wieder Unruhe kommt. Na, wir werden darüber mehr reden können. Ich hoffe, dass Sie fragen. Ich habe ein bisschen Erfahrung, indem ich schon mich lange mit diesen Sachen beschäftige und sie 40 Jahre, dann es braucht lange Erfahrung, damit man es klar sieht, wie unbequem es ist, mit den Gedanken und mit den Gefühlen zu identifizieren. Aber das ist unsere Gewohnheit. Und die Gewohnheit ändert sich nicht von Tag zu Tag. Die Gewohnheit ändert sich nur, wenn man lange, lange übt. Und Gewohnheit ist auch unsere Karma. Karma ist unser Geist auch. Und wir sind programmiert, aber so wie Computer. Aber davon Bewusstsein ist dann Inhalt von Meditation. Wenn man davon bewusst ist, wird man imstande sein, sich in diesen Bedingungen zu entspannen und Gelassenheit zu üben. Und das ist die wichtigste Lehre im Leben, damit man in Ruhe bleibt. Andere Lehren können nützlich sein, aber die bringen nicht in definitive Ruhe. Unmöglich. Noch eine Frage? Ich hätte die Frage zwischen Atmung. Man lässt den Atem natürlich kommen und gehen. Man macht nicht extra Pause, warten, warten, einatmen. Pause, ja, es ist genau in den Schriften geschrieben, zum Beispiel Abhidharma Kosha. Dieser Unterschied zwischen Pranayama. Pranayama hat sehr ähnliche Prinzipien. Aber der Vasubandhu erklärt, Unterschied ist, dass diese Achtsamkeit ist der Schlüssel von Weisheit. Ich habe gesagt, die Grundlage von Weisheit. Also man wird die will nicht die Lücken lang machen durch Anstrengung, sondern bloß durch diese Aufmerksamkeit. Wenn man aufmerksam auf etwas ist, wird das Objekt klar. Wenn man aber nicht aufmerksam auf das Objekt ist, wird das Objekt nicht klar. Und wenn das Objekt nicht klar ist, kann man nicht meditieren. Man kann nur meditieren, wenn das Objekt klar ist. Deswegen, dann, wenn man sich auf diese Lücken Aufmerksamkeit lenkt, dann die Lücken werden mehr und mehr deutlich und dann automatisch geht diese grobe Atmen in den Hintergrund. Natürlich, wenn man nur auf diese grobe Atmen Aufmerksamkeit lenkt, dann wird man nicht Aufmerksamkeit auf diese Bewegung im Körper lenken können. Aber es ist da. Es heißt nicht, dass es nicht da ist. Es ist immer da. Weil diese Bewegung ist Leben. Deswegen dieser Text auf Tibetanisch übersetzt diese Vayu, Dhatu, dieses Element von Wind als Lebensfakultät. Ist immer da, muss immer da sein. Und durch Atmen auch in feineren Sinne, wir gehen zu dem Objekt. Wenn nicht diese Kraft des Geistes da ist, der Geist kann sich nicht bewegen. Er bewegt sich durch Prana. Und er bewegt sich, indem man dieses Objekt erforscht, das ist Vitarka. Und man bleibt bei dem Objekt, das ist Vichara. Diese Vitarka Vichara ist diese Ruder, das diese Boot in Richtung von dem Objekt lenkt. Andere Ruder ist Wille. Wenn Wille da ist und Vitarka da ist, der Boot geht zu dem Objekt. Und wenn Aufmerksamkeit da ist, dann Boot hat diese, wie heißt das, diese Richtung am Ende. Steuer. Ach, das ist Steuer. So wird auch in Visuddhimagga erklärt. Diese Aufmerksamkeit ist Steuer. Wenn Steuer da ist, ich mache mich aufmerksam, das ist Huengo. Dann der Geist ist gerichtet, dann diese Vitaka, Vichara und Wille bringt mich zu dem Objekt, dann unterscheide ich, oh, du hast braunes Wetter, du sitzt so und so, du hast solchen Kopf und solche Haare und solche Ohren und solche Nase, kann ich unterscheiden, nicht wahr? Und so arbeitet der Geist. Dann jetzt, die Aufgabe ist, ich werde das mehr erklären, dass du durch diese Vitarka und durch die Wille den Geist aufmerksam auf Einatmen, Ausatmen konsequent lenkst. Dann kannst du jeden Atemzug klar wahrnehmen. Dann erscheint dieses geistliche Bild des Atmens und der Geist durch Übung kann sich darauf etablieren und bewegt sich nicht mehr. Okay? Besonders die Yogacara-Lehre betont das Objekt von Samatha, genauso wie Objekt von Vipassana, muss unbedingt geistliches Objekt sein. Weil nur der Geist kann bei dem geistigen Bild bleiben. Nur geistliche Bewusstsein. Andere Bewusstsein kann es nicht. Also ob wir Weisheit haben oder nicht Weisheit haben, ob wir leiden oder ob wir nicht leiden, ist durch dieses geistliche Bewusstsein dieser Unterschied gemacht. Nicht durch körperliche Bewusstsein, nicht durch Hören, nicht durch Sehen, nicht durch Schmecken und so weiter. Nur geistliche Bewusstsein kann richtig sich auf dem Objekt etablieren. Und Training im Shamatha und Vipassana ist nur Training von geistlichem Bewusstsein. Nur geistliches Bewusstsein kann sich befreien. Körperbewusstsein kann sich nicht befreien. Und wenn man gelenkt ist von körperlichem Bewusstsein, von Augenbewusstsein, Ohrenbewusstsein, das ist Affegeist. Die erste Aufgabe von Meditation ist, diesen Affegeist zu zähmen. Und das macht man durch Zählen. Wenn man zählt, der Affegeist wird angegriffen. Das ist das Beste. Was macht Affengeist? Was immer er sieht, wenn es angenehm ist, dann greift er gleich zu, wenn unangenehm. Ich bin sehr familiär mit den Waffen, mit den Nicht-Waffen, Affen. Hören wir Nachrichten von Ukraine, denken wir an Waffen. Affen. Was machen die Affen? Wenn sie was Angenehmes, immer wie in Indien oder in Sri Lanka, wie fängt man die Affen? Ein Käfig und drinnen lässt man Banane. Und im Käfig gibt es einen kleinen Raum, dann der Affe fast Banane geht durch diese Glitter, oder wie heißt das? Dann fast Banane und er will nie los. Dann der Jäger kommt ruhig und fasst ihn, weil er will nie losgeben. Genauso ist der Affegeist. Wenn er hört etwas, will er hören und fassen. Wenn er sieht was, will er sehen und fassen. Wenn er schmeckt was, will er schmecken und fassen. Und deswegen ist er unruhig. betrachten wir den Affengeist und kommen wir dadurch zur Weisheit. Ohne Affengeist, niemand ist zur Weisheit gekommen. Jeder Yogi kommt zur Weisheit, indem er diesen Affengeist betrachtet. Affengeist kann auch Vergnügen sein, aber der Buddha sagt, ist Vergnügen von den Dummen. Der stille Geist ist Vergnügen von den Weisen. Und dann müssen wir selbst entscheiden. Was ist Eigenschaft von Affengeist? Wenn was diese Klang kommt, dann richtet sich ein Klang und fängt an zu denken, was ist angenehm, unangenehm, das will ich nicht. Dann kommt Eindruck von den Augen, dann gleich läuft er zu den Augen und denkt, ja, das mag ich sehen, das will ich nicht sehen. Dann erinnert sich an gutes Geschmack, dann denkt er, 5 Minuten, was Gutes habe ich gegessen, was Schlechtes habe ich gegessen. Dann, was passiert? Dann, nach einer Weile, ich bin da in Meditationshalle, ich soll meditieren. Dann wieder fängt an zu zählen. Dann kommt wieder ein Eindruck, was ich machen soll oder was ich machen sollte und nicht gemacht habe. Dann wieder vergisst zählen und dann, ich bin beim Zählen. So am Anfang kann es so sein, aber dann, man sieht, das ist unangenehme Sache, dann man gibt sich Mühe und wie es weitergeht, erkläre ich am Abend. Okay.